Kleines Mädchen wird zur Profikillerin. Diese Geschichte hat Kolumbianer Produzent Luc Besson in Leon der Profi schon vor Jahren auf ihre Tieren faszinierende Weise erzählt. Auch Cataleya, die Jungprofikillerin in Kolumbianer, will sich rächen, weil ihre Familie ermordet wurde. Liefern Sie mir Luis Sandoval. Denn wenn nicht, gehen Sie jede Woche auf eine Beerdigung. Und ich werde erst aufhören, wenn Sie anfangen zu fühlen, was ich all die Jahre fühlen musste. Die Gnadenlosigkeit der Hauptfigur von Kolumbianer, die von der grazilen Zoe Saldana vor allem mit hocherotischen Bewegungen ausgefüllt wird, zeichnet den ganzen Film aus. Zwischentöne wird man hier vergebens suchen. Tiefe und Emotionalität, die den Namen verdienen, haben in diesem zynischen Universum keinen Platz. Trotz ihrer atemberaubenden Vorstellung in James Camerons Science-Fiction-Epos Avatar ist die Karriere von Zoe Saldana danach nicht richtig in Gang gekommen. Ob sich das jetzt mit ihrer Hauptrolle in dem Action-Thriller Kolumbianer, Regie Transporter 3 Regisseur Olivier Mégaton, ändern wird? Unwahrscheinlich. Kolumbianer von Olivier Mégaton. Ärgerlich. Wie einer in einer gefährlichen Welt zugrunde geht, weil er nur ein anderer sein wollte, als er ist, erzählt Daniel Espinosa in dem Thriller Easy Money, spür die Angst, basierend auf dem Roman des schwedischen Bestsellerautors Jens Lapidus. Joe, Student in Stockholm, macht auf reich, aber nachts... Kontostand 200 Kronen. Nachts fährt er Taxi, um sich die Freundin aus begüterten Kreisen leisten zu können. Es scheint mir fast so, als ob du das alles hier zum ersten Mal erlebst. Und wäre das gut oder wäre das schlecht? Dann ist da noch Jorge, der aus dem Knast ausbricht und nun einen letzten Deal abziehen will. Und Mrado, der brutale Geldeintreiber, der Jorge töten soll, aber zwischendurch nicht weiß, wohin mit seiner 8-jährigen Tochter. Beim großen Kokain-Deal kreuzen sich die Wege von Jorge, Mrado und Joe. Der Student hat nämlich von seinem serbischen Taxichef ein verlockendes Angebot bekommen. Es geht um... Wie viel? 20 Millionen. Kannst du uns helfen? Bei Investments, Buchhaltung, Geldwäsche? Mit seinem Handschlag begibt sich Joe in eine Welt, in der nur Geld, Macht und Gewalt zählen. Keine Loyalität, keine Versprechen. Du hast alles brav für die vorbereitet. Den Rest schaffen die allein, glaub mir. Daniel Espinosa zeichnet einen Blick auf eine Gesellschaft mit düsteren Abgründen und extrem widersprüchlichen Charakteren. Easy Money, spür die Angst von Daniel Espinosa. Herausragend. Die Sinnlichkeit und Schönheit, die von einem Film über den Schnee ausgeht, man hört sie auch. In der Region Ishigo, an der Sibirien zugewandten nördlichen Gebirgsküste Japans, liegt der Schnee oft bis in den Mai hinein. Seit Jahrhunderten haben die Menschen deswegen dort eine Art Schneekultur entwickelt, mit einer entsprechenden Sprache. Es gibt Peonienschnee, auch Blütenschneegestöber genannt, Reispuderschnee, der schnell und dicht fällt, Trommelschnee für Hagel, Schaumschnee, erster Schnee oder Nummer 1 Schnee und Schneeknödel für sehr großen Hagel. Unter Schnee von Ulrika Ottinger führt uns zunächst wie in einer Dokumentation in diese Kultur, doch schnell begegnet der dokumentarische Blick dem Mythischen. Da ist der Bauer zu sehen, der jeden Morgen den Schnee von seinem Dach schippen muss, und dann tauchen auf zwei Kabuki-Darsteller, die in dieser Schneelandschaft die Legende aus der Edo-Zeit nachspielen, in der sich die schöne Füchsin in einen Menschen verliebt und so zur Frau wird. Realität und Mythos. Es ist faszinierend zu sehen, wie Ulrike Ottinger in Unterschnee diese unterschiedlichen Kinoräume verwebt und uns verführt, in die Langsamkeit und Stille, die der Schnee erzeugt, einzutauchen. Dass man mitunter nicht genau weiß, wo man sich in Unterschnee gerade befindet, in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, wo die Mitglieder einer Hochzeitsgesellschaft im Schnee das beliebte Ritual des Bräutigamwerfens praktizieren, nicht zu wissen, wo man ist, das erzeugt einen dieser wunderbaren Momente, nach denen wir uns im Kino ja immer sehnen, dass sich die Zeit nämlich auflöst. Unter Schnee von Ulrike Ottinger. Herausragend.